Kapitel 7. Am nächsten Tag. Christina will nach dem Frühstück im Zentrum etwas einkaufen. Toni hat keine Lust. In der Garage steht ein Fahrrad. Das kannst du nehmen, meint er. Christina kommt in die Küche zurück. Du hast ja noch ein Surfbrett. Warum hast du das gestern nicht gesagt? Was willst du denn noch? Weil du hier bist, muss ich in den Ferien früh aufstehen und mein Zimmer aufräumen. Meine Freunde lachen über mich und jetzt willst du auch noch surfen, sagt Toni und läuft aus dem Haus. Jetzt hat Christina auch keine Lust mehr zum Einkaufen. Sie sitzt in der Küche und weint. Aber nicht wegen Toni. Sie denkt an ihre Mutter. Hoffentlich ist es nicht so schlimm. Hoffentlich wird sie wieder gesund. Tonis Mutter kommt in die Küche. Christina, ich muss heute Abend arbeiten. Du weißt ja, ich bin Krankenschwester und heute habe ich Nachtdienst. Wie lange arbeitest du heute? Fragt Christina. Ich fange um 9 Uhr an und bin bis 6 Uhr morgen früh im Krankenhaus. Ach, dann sehen wir uns heute nicht mehr, meint Christina traurig. Nein, aber du gehst ja auch gleich zu eurer Strandparty. Wo ist Toni? Ich weiß nicht, antwortet Christina. Aber den Strand finde ich auch alleine. Also dann, viel Spaß bei deiner ersten Strandparty in St. Peter-Ording.